Nach Ansicht von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gibt es keine Zweifel. Taiwan werde früher oder später an die Volksrepublik China angeschlossen. Diese, so wörtlich, Wiedervereinigung mit China sei im Interesse der Menschen in Taiwan, sagte Xi bei einer Grundsatzrede zum Thema in Peking. Er hoffe auf eine friedliche Lösung, die militärische Option sei allerdings nicht ausgeschlossen. Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen hatte in ihrer Neujahrsansprache in Taipeh betont, ihre Regierung sei nicht bereit, die Souveränität der Insel aufzugeben oder Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Autonomie zu machen. Taiwan ist de facto eine unabhängige Nation. Das demokratisch regierte Land hat fast 24 Millionen Einwohner und gehört zu den liberalsten politischen Systemen Asiens. Die kommunistische Führung in Peking hingegen sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz. Der Konflikt schwelt seit Ende des chinesischen Bürgerkrieges im Jahr 1949. Die Kommunisten kämpften damals gegen die Republik China und gewannen den Krieg. Daraufhin gründete Kommunistenführer Mao Zedong in Peking die Volksrepublik China. Die Republikaner setzten sich nach Taiwan ab. Die Insel nennt sich deswegen auch heute noch offiziell Republik China.